Die grünen Fliegen reiben sich die Beine und paaren sich grad auf dem Tellerrand. Dort, wo das Messer liegt neben der Gabel, ich finde deine Locken interessant. Die alte Wanduhr schlägt die volle Stunde und schnarrt dazu, als ob sie heiser wär. Die grünen Fliegen sind beim Nachtisch angekommen. Aus Augenwinkeln schaust du zu mir her. Während ich mit dem Joghurtlöffel spiele, Fliegen träge sitzen. Ich höre nur ganz kurz ihr leises Summen. Ganz sacht berühren sich unsere Zehenspitzen. Streicheln uns mit Füßen unsere Füße. Der Tisch schwankt, dass die Gabel fällt vom Rand. Die grünen Fliegen stieben auseinander. Fast schüchtern greife ich nach deiner Hand.